selber sind nicht rein. Wie soll es nun ein Mensch vor diesem Richter sein? Doch wer durch Jesu Blut gereinigt, im Glauben sich mit ihm vereinigt, weiß, dass er ihm kein hartes Urteil spricht, kränkt ihn die Sünde noch, der Mann seiner Werke. Er hat in Christus